Telekom, Triple-Fernsprecher mit allem Pipapo, Hermannplatz, Ecke Hasenheide an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine zertretene Nil-Zigarettenverpackung, ein Sternburg Export Kronkorken, ein Becks Kronkorken, ein Stück zerknütteltes Toilettenpapier, ein Eislöffel, ein Karstadt Quittung auf der oder Bon, auf dem nichts mehr zu erkennen ist, unzählige Zigarettenkippen, ein Flyer eines Etablissements mit dem Namen Bar 11, August 2007, in der wo verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Dann ein Aufkleber, auf dem ungefähr 10 bis 12 oder 10 bis 15 Mal die Zahl 40 zu sehen ist. Ich nehme mal an, ein Aufkleber, den man zur Größenangabe auf einen Pullover klebt. Dann ein Etikett, das wahrscheinlich auch mal an einem Kleidungsstück gehangen hat. Kundenartikelnummer, Doppelpunkt, Kundengröße 42, Doppelpunkt, SKZ. Das heißt nicht so, was immer das heißen mag, jedenfalls nicht sowjetisch besetzte Zone. Preis steht auch dran, 54,94. Ein weiteres Etikett mit der Aufschrift Werkstatt, Karstadt, Preis Euro 57,95. Sowie eine Brötchentüte, zertreten, in unmittelbarer Nähe des Fahrradwegs. Sowie eine zertretene Deli Cup Nudelverpackung. Sowie ein Fanta Kronkorken und zahlreiche zerfetzte kleine Zettel. Ansonsten hier am Hermannplatz keine besonderen Vorkommnisse erhalten.